Brettlogik für Anfänger von Werner G. Petschko. Teil 3. Kleines ABC der Wertlogik. Prolog. Der Zweck aller Begriffe ist zwar Denkökonomie, also Arbeitsersparnis durch Zusammenfassung gleicher Einzelheiten, aber niemand soll sich einbilden, dass es notwendigerweise nur eine Art der Zweckmäßigkeit gibt, der unbedingt zu folgen ist. Seit jeher haben die Führerpersönlichkeiten dieser Welt von sicheren Beweisen geträumt, welche die Darstellung eines Geschehens als über jeden Zweifel erhaben bestätigen können. Dieser Traum geht aber leider nur in einem eher überschaubaren Bereich in Erfüllung, sozusagen in einer Zone mittlerer Abmessung, wie Einstein sagen würde. Was den Anfang und das Ende einer Geschichte angeht, hat das Messen und Zählen, also das bloße Rechnen, ein Ende. Über die Unsicherheiten des Anfangs und des Endes wird deshalb nach Kräften hinweggetäuscht, um die allgemeine Ordnung aufrechtzuerhalten. Dabei werden alle möglichen Künste der Manipulation, Rhetorik und Eloquenz ins Feld geführt, um die Überzeugung von einer prinzipiell rationalen Welt zu bestätigen. Was vor über 2 Jahrhunderten noch dazu diente, religiösen und sonstigen Aberglauben zu entmachten, hat sich im Laufe der Zeit selbst zu einem irrationalen Unternehmen gemausert, in dem die praktischen Erfordernisse des Wirtschaftens und Regierens es immer weniger erlauben, über das Machbare hinauszudenken. Die heilige Kuh dieser Bewegung heißt Objektivität, und sie vermehrt sich als an sich Betrachtung in unzähligen Verallgemeinerungen, die oftmals unbewusst praktiziert werden und sich bereits im normalen Sprachgebrauch verfestigt haben. Diese Unsitte sitzt so tief, dass es nicht einfach ist, den Bann zu brechen. Fast scheint es, als wäre eine echte Aufklärung überhaupt nicht mehr möglich, weil jede ernsthaftere Kritik an der Rationalität bei vielen ungebildeten Menschen sofort als persönlicher Angriff empfunden wird und eine psychische Blockade auslöst. Dem gesunden Menschenverstand sind anscheinend höhere Erkenntnisse nicht mehr vermittelbar. Nachdem sich im letzten Jahrhundert trotz intensivster positivistischer Bestrebungen die Autorität von objektivistischen Absolutheitsansprüchen immer mehr in Wohlgefallen aufgelöst haben, wurde versucht, das Problem von Sicherheit und Ordnung und Rechtmäßigkeit mit allen möglichen Begriffsdichtungen zu verschleiern. Angefangen von den Idealtypen Max Webers über die Wahrscheinlichkeitsrechnung der Statistiker bis hin zur plakatierten Interdisziplinarität und Intersubjektivität hat sich die logische Legitimität dieser Bestrebungen nicht wirklich verbessert. Noch immer kann sehr viel Macht ausgeübt werden, ohne dass sich jemand dafür wirklich rechtfertigen muss. Das gelingt durch die strikte Trennung von Wissen und Glauben, beziehungsweise Wissenschaft und Moral. Bei dieser Trennung handelt es sich jedoch um einen Akt der Willkür, um ein Herrschaftsgebaren und eine Machthandlung. Und es wird Zeit, dass den verschiedenen Institutionen in Wirtschaft und Politik in dieser Richtung einmal kräftig auf den Zahn gefühlt wird. Jede Gesellschaft braucht eine Ordnung und diese Ordnung ist umso besser, je weniger Widersprüche darin vorhanden sind. Sollen Interessenkonflikte nicht gewaltsam unterdrückt werden, muss ein Gemeinwesen Möglichkeiten bereithalten, die eine Auseinandersetzung um die richtigen Prinzipien und moralisches Verhalten auf friedlichem Weg befördern können. Von einer solchen Streit- oder Diskussionskultur hängt es ab, ob sich die Vorstellungen über das Gute, die Vernunft von Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit nur als leerer Wahn erweisen oder als Richtlinien für den kulturellen Fortschritt der Menschheit dienen können. Nebenbemerkung: Menschheit wieder in dem schon oben erklärten Sinn gemeint. Grundvoraussetzung jeder sinnvollen Kommunikation ist eine prinzipielle Verständigung über die logischen Regeln, die bei einem Gedankenaustausch gelten sollen. Der Satz von der Widerspruchsfreiheit gilt gewöhnlich als Garant für eine rationale Verständigung unter Menschen. Diese Regel wird im gesellschaftlichen Umgang aber weit mehr verletzt, als die meisten Normalbürger wahrhaben wollen. Niemand sieht die prinzipiell unzulässigen Verallgemeinerungen, die im Gebrauch jedes Wortes unbemerkt mitschwingen und die schon in der sogenannten Wahrnehmung ansetzen. Dort werden Empfindungen mit Kategorien versehen, bezeichnet, beschrieben. Diese Art der Vergegenständlichung ist aber nicht ohne irgendeine Intention denkbar, mit der das eine vom anderen unterschieden wird. Derart subjektive Faktoren werden von den Realitätsaposteln nur zu gern unterschlagen. Jedes Wort muss im Grunde als eine allgemeine Kategorie betrachtet werden, die nicht allein den konkreten Gegenstand erfasst, wie er jemanden zu einer ganz bestimmten Stunde an einem ganz bestimmten Ort erscheint, sondern unzählige andere auch, die zwar unter dieselbe Kategorie subsumiert werden, aber in keinem Fall gleich, nicht einmal ähnlich sind, wenn man sich nicht vorher auf die Grundsätze einigt, nach denen etwas als gleich oder ähnlich angesehen werden soll. Es werden immer bestimmte Interessen verfolgt und die Bildung von Begriffen dient dabei zur praktischen Vereinheitlichung von Denken und Handeln. Durch Abstraktion wird eine Vielzahl individueller Personen, zum Beispiel Nachrichtensprecher oder unterschiedlicher Dinge, zum Beispiel Rundfunkempfänger, einheitlich dargestellt. Jeder Mensch, der bestimmte Bedingungen, also Definitionsmerkmale erfüllt, ist ein Nachrichtensprecher und jedes Gerät, das bestimmte Laute von sich gibt, ein Radio. Zusammengefasst finden sich alle diese Dinge in einem Universallexikon und wie ein solches Lexikon wurde auch lange Zeit das Gedächtnis eines Menschen als bloßer Speicher betrachtet, aus dem sich alle möglichen Informationen abrufen lassen. Nicht gesehen wurde dabei, dass es sich in den meisten Fällen lediglich um einen ungeordneten Haufen von Einzelheiten handelt und dass der Zusammenhang des Ganzen noch einmal eine ganz andere Qualität darstellt. Was gewöhnlich als Wissen bezeichnet wird, beruht in jedem Fall auf Definition. Und weil viele dieser Lexikondefinitionen schon in der Kinderzeit gelernt werden, ist es auch ohne große Probleme möglich, bei vielen Dingen des praktischen Lebens eine zweckbedingte Verständigung zu erzielen. Man sollte sich nur hüten, die erfolgreiche Beantwortung einer Frage nach dem nächsten Geldautomaten mit der grundsätzlichen Eindeutigkeit rationaler Prinzipien zu verwechseln. Philosophische Laien amüsieren sich oft über spitzfindige Debatten von Experten über Begriffe und nennen sie Haarspaltereien. Leute, die hauptsächlich an ihrem körperlichen Befinden interessiert sind, halten den Scharfsinn und die Gründlichkeit der Experten im alltäglichen Leben für entbehrlich. Das ändert nichts daran, dass sie ebenfalls in Begriffen denken, Gegenstände zu Klassen ordnen und mehrstufige Begriffshierarchien benutzen. So sind etwa jeder Kennerin der deutschen Sprache Worte wie Blume, Fisch und Auto neben Rose, Karpfen und Volkswagen geläufig, wobei die ersten Begriffe eine Oberklasse, die letzteren eine Unterklasse darstellen. Der Unterschied von Laien und Experten ist vor allem, Experten können gemeinsame und trennende Merkmale benennen, Laien, obwohl sie ihre Begriffe für Zwecke ihres Lebens als ausreichend betrachten, sind meist unbeholfen bei der Aufzählung von einzelnen Begriffsmerkmalen. Käse ist eben Käse und eine Zeitung eine Zeitung. Sobald man in seinen Überlegungen gewisse Zusammenhänge und Beziehungen bzw. Bezugnahmen und damit Interessen berücksichtigt, wird die Lage schon etwas komplizierter. Das Komplizierte daran ist hauptsächlich, dass kaum jemand gelernt hat, zwischen Wort und Ding einen gehörigen Unterschied zu machen, weil das Willensmoment in der Begriffsbildung in der Regel nicht bewusst wird. Die lexikalische Identifizierung von beiden ist praktisch von Kindesbeinen an eine Selbstverständlichkeit. Es braucht etwas nur beschrieben zu werden und schon ist die Rationalität vollzogen. Diese naive Oberflächlichkeit kursiert auch unter vielen etablierten Wissenschaftlern. Es würde zwar niemand von sich behaupten, Begriff und Sache miteinander zu verwechseln, und etwa, um ein Beispiel von Fritz Mautner zu bemühen, die Speisekarte anstatt der Mahlzeit zu vertilgen, aber das wissenschaftliche Resultat in Form einer gesetzestauglichen Verallgemeinerung ist letztlich nichts anderes. Die Abstraktion hat sich verwirklicht, das Wort ist Tat geworden, ohne dass es dafür eine objektive, das heißt logisch beweisbare Rechtfertigung gibt. Es ist nur das Gleiche wichtig und die individuellen Umstände finden nicht statt, beziehungsweise werden zu unwesentlichen Randbedingungen gemacht, die man vernachlässigen kann. So entsteht Ordnung. Auf individuelle Schicksale kann die große Wissenschaft wie die große Politik und die große Wirtschaft keine Rücksicht nehmen. Wer aus dem Raster fällt, hat Pech gehabt. Dass das Wort Baum nicht der Baum selbst ist, dürfte jedem Menschen mit nur ein wenig Verstand bei ein wenig Nachdenken klar gemacht werden können. Aber daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, erfordert schon etwas mehr Anstrengung. Dass das Wort Freiheit nicht notwendigerweise etwas mit Freiheit zu tun haben muss, sollte zumindest jedem einleuchten, dem die Formulierung naive Einbildung ein Begriff ist. Und so ist es mit allen anderen Sachen auch. Es lassen sich immer Differenzen aufzeigen zwischen dem sprachlich Formulierten und dem eigentlichen Geschehen, so dass es immer Grund zum Streiten gibt, wo die tiefer liegenden Voraussetzungen für Unstimmigkeiten in der Kommunikation nicht thematisiert werden und jemand sich Hoffnung machen kann, ungeschoren mit einem ungerechtfertigten Vorteil davonzukommen. Diesen Umstand machen sich besonders jene Leute zunutze, die mit den herrschenden Verhältnissen zufrieden sind. Wo alles mit Sophismus und Rhetorik in Frage gestellt werden kann, gibt es keinen triftigen Grund, an den bestehenden Zuständen etwas zu verändern, weil man vom Bestehenden zumindest weiß, dass es zwar schlecht, aber eben doch irgendwie funktioniert und damit lässt sich die breite Masse auch ködern. Heutzutage werden die Leute betrogen, indem man Worte vortäuscht, denen keine Substanz entspricht. Und damit meine ich keine Lügen in Bezug auf die sogenannte Wirklichkeit, sondern hinsichtlich einer Glaubwürdigkeit, durch die sich jemand verpflichtet fühlt, dem Gesagten mit der entsprechenden Verbindlichkeit zu entsprechen. Es ist ein Wille, der vorgetäuscht wird, ein Interesse, das eigentlich gar nicht vorhanden ist und nur als verbales Mittel zum Zweck dient, der aus nichts als Eigennutz besteht. Nun ist gegen ein Streben nach dem eigenen Vorteil grundsätzlich nichts zu sagen, solange auch offen und ohne Hinterlist davon die Rede ist, sodass nicht andere heimlich betrogen werden dadurch, dass jemand den eigenen Wohlstand vermehrt. Was den logischen Irrtum betrifft, dem nahezu jeder Mensch mit bloß natürlichem Alltagsverstand anheimfällt, so muss jemand nur diese Naivität auszunutzen verstehen. Die eigentliche Schwierigkeit besteht für die Gauner dann darin, sich kein schlechtes Gewissen zu machen, bei dem Umstand, dass es nicht etwa um Gerechtigkeit geht oder ob etwas richtig oder falsch ist, wenn nur der eigene Erfolg zählt. Der naive Glaube der breiten Bevölkerung an die Rechtmäßigkeit herrschender Gesetze ist ein gewinnträchtiger Nährboden für alle möglichen Spitzbuben und Scharlatane. Das gilt auch für die sogenannten Naturgesetze. Überall wird mehr Allgemeingültigkeit und damit Legitimität behauptet, als sich streng logisch beweisen lässt. In diesem Sinn hat der wissenschaftliche Aberglaube den älteren religiösen abgelöst. Und je mehr die Zweifel an der Glaubwürdigkeit, das heißt an der moralischen Integrität von Wissenschaft zunehmen, wächst auch wieder der Anteil an pseudoreligiösem Aberglauben an. Im Gegensatz zu den ausgesprochenen Begriffsrealisten, die Wort und Sache eins zu eins gleichsetzen, greifen aufgeklärtere Zeitgenossen gern auf die Macht der Definitionen zurück, indem sie glauben, dass sich das Geschehen auf dieser Welt ohne Rest katalogisieren lässt und noch fehlende Erkenntnisse sich irgendwann einmal in sicheres Wissen verwandeln werden. Dieser Glaube ist sozusagen Aberglaube 2.0. Aberglaube 3.0 wäre dann die Gleichwertigkeit von Wert und Wirklichkeit. Wenn klar geworden ist, dass die Psychologie nicht außen vor bleibt und der Verstand allein nicht ausreicht, um die Welt zu ordnen. In dieser Variante laufen Objektivität und Bedeutung, das heißt der Wert, nebeneinander her. Da müssen dann Fakten interpretiert werden, aber niemand kümmert sich um den logischen Widerspruch, der in diesem Unternehmen steckt. Wer Fakten hat, braucht nämlich keine Werte, oder die Fakten sind keine Fakten. Es müssten eigentlich nur ein paar Leute mehr gründlicher nachdenken und sich nicht vom marktschreierischen Lärm der vielen Nebelwerfer beirren lassen, die sich die Macht der Medien zunutze machen, um die mehr oder weniger ungebildete Bevölkerung von früh bis spät mit ihrem Irrsinn zu belagern. Das oberflächliche Denken der natürlichen Menschen hält sich an Verallgemeinerungen. Im Grunde genommen ist aber jeder Begriff eine Pauschalisierung und damit prinzipiell ein Problem, weil die darunterliegende Komplexität nur verdeckt, aber nicht aufgeklärt wird. Die Dinge erscheinen in der Regel nur deshalb als unproblematisch, weil die meisten Leute keine Zeit oder Lust haben, sich mit einem Gegenstand gründlicher auseinanderzusetzen. Es ist ja auch viel bequemer, von sicheren Definitionen auszugehen, als verschiedene Bedeutungsebenen auf den Bezug zur eigenen Person zu prüfen, sodass diese Leute dann erst in so etwas wie einer Midlife-Crisis aufwachen und sich Gedanken darüber machen, was ihnen wirklich wichtig ist. Manchen Menschen ist die Entscheidungsfreiheit eben eine Last und deshalb fügen sie sich in eine höhere Ordnung, auch wenn sie im Grunde gar nicht verstehen, was um sie herum vor sich geht. Mit etwas mehr kritischem Verstand wäre klar, dass die Erziehungsmethoden der etablierten Bildungsinstitute viel mehr daran interessiert sind, ihre Zöglinge im Interesse einer möglichst funktionierenden gesellschaftlichen Verwendung zu konditionieren, als tatsächlich die Grundlage zur Bildung einer echten Persönlichkeit zu liefern. Persönlichkeiten mit Charakter können nämlich unter den herrschenden Zuständen nicht allzu viele gebraucht werden. Das gäbe zu viele Häuptlinge und zu wenig Indianer bzw. Billiglöhner und deshalb müssen die vielen grundsätzlichen Widersprüche, die in dieser Welt kursieren, im Dunkeln bleiben bzw. dürfen nicht zur Sprache kommen. Dass immer mehr Arbeit von Automaten erledigt wird, führt nicht dazu, dass sich die erforderliche Arbeit verringert, weil es ja darum geht, eine Armee von Arbeitswilligen zur Verfügung zu haben, um die gesellschaftlichen Energien und Kräfte zum Vorteil der einen Hälfte der Bevölkerung und zum Nachteil der anderen kanalisieren zu können. Dabei wird die Freiheit und Herrschaft der einen mit der Unfreiheit und Abhängigkeit der anderen erkauft. Herrschaft wird in den modernen Industriegesellschaften weniger durch physische Gewalt als durch die Macht über die Geister der Unterworfenen ausgeübt. Dabei sollen die Regierten im Glauben leben, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Das fängt bei einheitlichen Vorstellungen über eine gemeinsame Objektivität an und mündet in die Legitimität einer Rechtsordnung, die für alle verbindlich ist. Dabei ist möglichst viel Allgemeingültigkeit gleichbedeutend mit möglichst viel Problemlosigkeit. Ist so eine Allgemeingültigkeit bzw. Gesetzmäßigkeit aber erschlichen, dann werden damit keine Probleme gelöst, sondern nur verdeckt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Ballon platzt. Und in meinen Augen ist es genau das, was zu Beginn des 21. Jahrhunderts gerade passiert. Mit der Computerwelt als Katalysator platzt ein Ballon nach dem anderen. Erkenntnistheorie kann als Methodenlehre verstanden werden, in der es im entscheidenden Punkt um die Logik der Begriffsbildung geht. Ein solcher Vorgang macht nur Sinn, wenn dabei ein konkretes Subjekt als Bezugspunkt gedacht wird. Im lexikalischen Herrschaftswissen wird mehr oder weniger verlangt, sich den vorhandenen Definitionen zu beugen. Was einem selbst die Dinge bedeuten, spielt dabei weniger eine Rolle, ist nachrangig. sowie jede Art von Subjektivität in Bezug auf die Machtfrage nachrangig ist, weil nur Objektivität, das heißt Mehrheit, zählt. Das Einzelne kommt erst wieder zu seinem Recht, wenn von Freiheit bzw. von einem freien Willen die Rede ist. Aber dann auch nur, solange diese Freiheit nicht dem Kausalitätsgesetz widerspricht. Da hört sich dann in der Regel der Spaß auf. In diesem Sinne ist auch die in Paragraphen gesetzte Ordnung eines Staates voller Widersprüche und Überlagerungen, die immer mehr oder weniger willkürlich auseinandergehalten werden. Das ist auch der Grund, warum höhere Gerichte die Urteile anderer Instanzen aufheben können. Das geschriebene Gesetz ist nie so eindeutig, dass sich keine Lücke finden lässt. Darum sind auch die größten Teufel die besten Anwälte. Sie können ohne Rücksicht auf Verluste die gemeine Logik ausnutzen, weil sie keiner anderen Moral als dem Gesetz verpflichtet sind, und zwischen Moral und Recht bzw. Gerechtigkeit ist ein ziemlicher Unterschied. Dabei kommt es immer darauf an, dass etwas bewiesen wird bzw. nicht bewiesen werden kann. Und so wenig die Rechtswissenschaften jeden Mord beweisen können, so wenig beherrschen die Realwissenschaften die sogenannte Wirklichkeit. Es ist vielmehr der Glaube der meisten Menschen an so eine Beherrschbarkeit, der den ganzen Laden zusammenhält und nicht alle dazu veranlasst, zur Bank zu rennen und ihr Geld abzuheben. In Verwaltung, Rechtsprechung und Gesetzgebung, in Wirtschaft und Politik wird unablässig über die Bestimmung und Auslegung von Begriffen diskutiert. Die praktischen Auswirkungen der Definition und Auslegung der Begriffe sind von enormer Bedeutung. Begriffe begründen Rechte. Jedes Gesetz stellt eine Perlenkette an Begriffen dar. Die gesetzliche Begriffskette setzt der Richter in Beziehung zu einem Sachverhalt, der Tatbestand genannt und durch Beweisaufnahme ermittelt wird. Die Beziehung von Rechtsbegriff und tatsächlichem Geschehen nennt der Jurist Subsumption. Juristische Probleme entstehen, weil Begriffe und Tatsachen nicht deckungsgleich sind. Die fallbezogene Anpassung und die Eingrenzung des Begriffs heißt dann Auslegung. Zum Beispiel ist das schlichte Sitzen auf einer Fahrbahn Gewalt, obgleich der Mensch überhaupt nicht handgreiflich wird. Dennoch baut jemand eine psychische Hemmschwelle auf, die stärker wirkt als ein gezielter Faustschlag. Die Frage ist also, inwieweit ist es zulässig, den Begriff der Gewalt zu vergeistigen, zu entmaterialisieren, damit ein strafwürdiges Verhalten noch geahndet werden kann. Der Gewaltbegriff ist also kein logisches, rational bestimmtes Gebilde, das aus einem juristischen Begriffshimmel fällt, sondern steckt tief in einem Wertungszusammenhang. Für den Richter sollen dann auch bei der Auslegung eines Gesetzes Wertungen für die Gerechtigkeit des Einzelfalls die ausschlaggebende Rolle spielen. Und dabei ändert sich am Wortlaut des Gesetzes wohlgemerkt nicht das Geringste. Deshalb wird die Bindung des Richters an das Gesetz vor allem von juristischen Laien oft überschätzt. Vielfach ist sogar die Neigung zu beobachten, delikate politische Entscheidungen auf die Gerichte abzuschieben, weil die weite oder auch enge Auslegung vorhandener Rechtsbegriffe mehr Erfolg verspricht als ein umständliches und in seinem Ausgang ungewisses Gesetzgebungsverfahren. Die ethische Argumentation wird über logische Ableitungen verschleiert, weil hinter Recht und Gesetz ein praktisch-technisches Interesse steckt, das viel mehr mit Ordnung und Frieden bzw. Sicherheit als mit Gerechtigkeit zu tun hat. Der Einfachkeit halber lassen sich grundsätzlich zwei Vorgehensweisen unterscheiden: Problemdenken und Systemdenken. Im Problemdenken werden die Begrifflichkeiten aus dem Himmel der Abstraktion auf individuelle Verhältnisse zugeschnitten, wogegen ein Systemdenker den Bedeutungsumfang seines Vokabulars tendenziell immer weiter aufbläst, damit möglichst viele Einzelheiten darunter begriffen werden können. So verschafft man seinen Worten bei möglichst vielen Menschen Geltung, das heißt Folge bzw. Erfolge. Es werden Worthülsen verwendet, um Eindruck zu schinden, um Stimmung zu machen, nicht aber um Klarheit zu schaffen. Im Systemdenken geht es nicht mehr darum, was ich denke, sondern wie viele Leute ich zur Zustimmung bewegen kann. Zu diesem Zweck wird die Denkweise der sogenannten Durchschnittsmenschen untersucht und psychologisch analysiert und die Argumentationsweise darauf abgestimmt. Wird etwas zu kompliziert, ist es nicht mehr vermittelbar. Niemand denkt wirklich daran, das geistige Niveau der breiten Masse zu heben. Daran besteht an den Schalthebeln der Macht kein Interesse. Wer sich das etablierte Herrschaftssystem zunutze machen will, legt keinen Wert darauf, in seinem Handlungsradius durch zu viel Mitbestimmung eingeengt zu werden. Im Systemdenken fallen die Einzelheiten raus, weil sie für das Ganze unwichtig sind. Damit wird aber auch gleichzeitig selbstständiges Denken unmöglich gemacht. Niemand hat mehr die Freiheit, die für ihn wichtigen Unterschiede zu machen und ist gezwungen, sich einem übergeordneten System zu fügen, in dem nur noch große Einheiten zählen. Der Unterschied ist das wesentliche Denkprinzip. Denken ist eigentlich nichts anderes als Unterschiede und Verallgemeinerungen zu bestimmen. Wo den Leuten diese Fähigkeit abgeht, fehlt die Urteilskraft. Und das Fehlen dieser Urteilskraft ist eine Geistesschwäche, die im großen Maßstab verheerende Folgen haben kann und als Wahn bezeichnet werden muss. Zu einem solchen Wahn kann auch die Idee der demokratischen Mitbestimmung werden, wenn einem Großteil der Beteiligten die geistigen und materiellen Voraussetzungen fehlen, um sich ein einigermaßen widerspruchsfreies eigenes Urteil zu bilden. Nun ist wiederum gegen die Methode der Verallgemeinerung prinzipiell nichts zu sagen, wenn sich das Ganze nicht unkritisch verselbstständigt und bei zu vielen Menschen in hirnlose Pauschalisierungen ausartet. Die gegebene Rechtfertigung für eine Verallgemeinerung besteht meist darin, nicht jeden Einzelfall beweisen zu müssen. In der Tat besteht der Sinn und Zweck einer Methode ja in der ökonomischen Vereinfachung von Operationen, die sich ohne Verlust automatisieren lassen, sodass nicht für jeden einzelnen Fall ein eigenes Prinzip erforderlich ist. Werden bei einem solchen Vorgehen aber die grundsätzlichen Zwecke und Interessen aus dem Auge verloren, wird es immer komplizierter, Qualität und Quantität bzw. Inhalt und Form zu unterscheiden, sodass am Ende immer mehr Menschen immer weniger verstehen und ihr Leben nur noch in ritualisierten Gewohnheiten rein formal abläuft, wie in einer großen Maschine, in der sich jedes Einzelteil als leicht ersetzbar problemlos auswechseln lässt. Systematisierungsfragen sind Fragen der Zweckmäßigkeit und damit stellt sich das Problem der Priorität, das nicht ohne klare Wertvorstellungen gelöst werden kann. Der Zweck aller Begriffe ist zwar Denkökonomie, Arbeitsersparnis durch Zusammenfassung gleicher Einzelheiten, aber niemand soll sich einbilden, dass es notwendigerweise nur eine Art der Zweckmäßigkeit gibt, der unbedingt zu folgen ist. Allgemeingültiges Wissen ist nur unter Vernachlässigung von Einzelheiten möglich, aber jeder verantwortungsvolle Denker sollte sich fragen, wo sinnvollerweise die Grenze verlaufen sollte zwischen dem, was für einen bestimmten Zweck noch wichtig ist und dem, was man getrost ignorieren darf. Oft spielen Einzelheiten keine Rolle, doch das Urteil darüber muss jedem Menschen selbst überlassen bleiben. Eine Methode zu behaupten, die über die individuelle Entscheidung hinaus Gültigkeit beanspruchen kann, also eine an sich gültige Vorgehensweise, ist nicht nur dumm, sondern auch anmaßend. Wird ein Herrschaftsrecht beansprucht, das nicht individuelle Urteilskraft, sondern eine Allgemeingültigkeit, die quasi vom Himmel fällt, zur Legitimationsbasis hat, dann muss von Tyrannei gesprochen werden und nicht von Demokratie. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass unter den gegebenen Zuständen die Urteilskraft der großen Masse zu einem furchtbaren Popularismus führen würde, den sich kein vernünftiger Mensch wünschen kann. Die Regierung der sogenannten Vernünftigen über eine Vielzahl von, ich sage einmal wohlwollend, natürlichen Menschen ist aber dennoch um nichts weniger Tyrannei, im selben Sinn wie ein ungebildeter Mensch notwendigerweise Sklave ist, weil er sein Menschsein nicht über sein Tiersein erheben kann. Wertlogisches Denken bedeutet die individuelle Einsicht, dass jede formale Logik Verwertungsfunktionen erfüllt und einem Zweck dient, bei dem es jemand in erster Linie auf Sicherheit abgesehen hat. Werden dabei mögliche Risiken heruntergespielt und schön geredet, ist ein solches Unternehmen für meine Begriffe nicht wirklich sachdienlich, weil man damit Kröten schluckt, die schlecht für die Verdauung sind und den ganzen Organismus zerstören können. Oder architektonisch gesagt, wo das Fundament wankt, lässt sich nicht wirklich hoch bauen. Die kurzen Beine dieser Petitio Principi, also dieses Fehlers im Ansatz, beziehungsweise dieses Proton Pseudos, wie die Griechen sagen, dieses ersten Irrtums, dieser ersten Lüge, wären schon längst von sehr viel mehr Menschen durchschaut worden, wenn nicht immer wieder Dogmatismus und Autorität letztlich mit brutaler Gewalt durchgesetzt worden wären. Die Statthalter dieser autoritären Gewalt sind heutzutage in scheinbar friedlichen Zeiten Abstraktionen in Form von Allgemeinbegriffen mit Namen Realität, Tatsachen, Objektivität und was es sonst noch an absoluten Ansichitäten gibt, bei denen die eigene Meinung und damit auch das eigene Gewissen keine Rolle spielt, weil man es mit göttlichen Naturgesetzen zu tun hat, deren Zwang sich alle zu beugen haben. Das Notwendige und das Machbare sind die Götzen dieser Religion, gegen die aufzubegehren einem Wahnsinn gleichkommt. Der eigentliche Wert der Gewissensidee liegt aber darin, dass das einmal als relevant und unbedingt Begriffene nicht als Mittel für einen anders gearteten Zweck missbraucht werden kann, wenn damit nicht die Identität und Einheitlichkeit eines Bewusstseins zerstört werden soll, was mitunter sehr gesundheitsschädlich sein kann. Das heißt nicht, dass es in einem bestimmten Augenblick nicht auch gute Gründe geben kann, seine Interessen zu verbergen. Entscheidend ist jedoch, dass ein solcher Zustand nicht von Dauer sein kann und auch nicht von Dauer sein darf. Alle Logik ist Verwertungslogik, weil es vernünftigerweise immer nur darum gehen kann, Zwecke zu erfüllen. Eine solche Erfüllung unterscheidet sich von der alten Verwirklichung dadurch, dass jemand für sich entscheidet, ob er mit einem Ergebnis zufrieden ist oder nicht, eine Sache also in Erfüllung gegangen ist oder nicht. Die Erkenntnis der Wirklichkeit ist auch nur ein Zweck, den sich Menschen setzen, ein Ordnungszweck, ein Orientierungsprinzip, der vielmehr einem Ideal gleichkommt und als moralische Forderung gesehen werden sollte. Ohne Fragen gibt es keine Antworten und die Antworten sind beeinflusst durch die sprachliche Formulierung dieser Fragen. Es wird nie die Natur selbst beobachtet, sondern die Natur, die einer bestimmten Fragestellung ausgesetzt ist. Alle Begriffe können auf eine bestimmte Fragestellung oder ein bestimmtes Interesse zurückgeführt werden. Am Anfang steht der Wille, nicht der Verstand. Basissätze sind wie Grundsätze willkürliche Festsetzungen durch Beschluss oder Konvention. Der Ausgangspunkt ist immer das Problem. Der fehlerhafte Zirkel in Beweisen besteht darin, dass vorausgesetzt wird, was eigentlich erst bewiesen werden muss. Wenn aber die Anfangssätze nicht bewiesen sind, sind es auch die Schlusssätze nicht. Die richtige Fragestellung ist deshalb schon die halbe Lösung. Das, was als Voraussetzung angenommen wird, ist viel problematischer als die nachfolgenden Bedürfnisse und Wünsche. Das Gegebene ist eigentlich eine Aufgabe. Oder um mit dem Neukantianer Hermann Cohen zu sprechen, das Gegebene ist das Gesuchte. Dabei ist die Vorstellung, dass eine Begriffsbildung ohne jede Intention überhaupt unmöglich ist, sehr hilfreich zur Klarstellung der allermeisten Ausgangspunkte. Bereits im Begriff der sogenannten Wahrnehmung wird das Willensprinzip im Interesse eines auf Allgemeingültigkeit abzielenden Strebens nach Gesetzlichkeit als irrelevant diskreditiert. Und wenn das auch seit Leibniz und dessen Aperzeptionsbegriff immer schwieriger geworden ist, so wird dennoch fleißig versucht, Subjektivität zu objektivieren, wo es nur geht, sodass man sich nicht wundern muss, wenn man es plötzlich mit objektiven Intentionen bzw. einer objektiven Aufmerksamkeit zu tun hat, was dann wiederum in ein objektives Individuum ausartet. Dass dabei der entscheidende Punkt aus dem Blick gerät, scheint niemanden zu stören. Nach alter sophistischer Manier wird durch definitorische Begriffsschiebung gelöst, was sachlich nicht gelöst werden kann. Das Problem der Setzung ist immer ein Problem der Rechtfertigung. Die bloße Tatsächlichkeit ist nicht denknotwendig. Notwendigkeit ist etwas, das es nur im Denken gibt und nicht in den Gegenständen. Letztlich handelt es sich dabei um ein moralisches Prinzip. Begründungen und Rechtfertigungen werden hergestellt, nicht festgestellt. Es gibt keine Ordnung in der Natur. Ordnung ist nur im menschlichen Verstand. Sogenannte Tatsachenfragen sind deshalb Geltungsfragen. Dieses unbegreifliche Etwas, das von den meisten Menschen als Wirklichkeit bezeichnet wird, ist in seinem Bezug zu einem jeweiligen Beobachter immer besonders und individuell, bevor es von einem Verstand unter allgemeine Kategorien gebracht wird. Diese Besonderheit und Individualität, die gleichbedeutend ist mit der Besonderheit und Individualität der Person, die etwas empfindet, will oder denkt, ist die Grenze für jede Art der Begriffsbildung. Deshalb ist es auch in der Regel so schwer, seine Gefühle auszudrücken. Immer das Gleiche zu empfinden, ist dasselbe wie gar nichts zu empfinden. Und in diesem Sinn ist immer das Gleiche zu denken, dasselbe wie gar nichts zu denken. Das Einzigartige ist der Prüfstein der Logik. Was bisher als Wissen bezeichnet wurde, ist eher das, was sein soll, weniger das, was ist. Die Macht der Logik endet an der Einzelheit. Logische Zusammenhänge sind nur möglich, wo sich das Individuelle in ein Allgemeines verwandeln lässt. Eine bloß logische Verbindung zwischen Individuum und Allgemeinheit ist aber unmöglich, nicht notwendig und nicht zwingend und lässt sich nicht legitimieren. Es braucht einen Willen dazu, ein Interesse, das heißt eine Moral, in der das Wollen in Gut und Schlecht unterschieden wird. Wer wertlogisch denkt, trennt nicht nur die Bewertung von den Tatsachen, sondern versteht auch die sogenannten Tatsachen als Willensprodukt, dem Allgemeingültigkeit nur durch Dummheit oder Bosheit zukommt. Mit anderen Worten, es gibt keine Tatsachen. An dieser Stelle sehe ich mich genötigt und halte es für angebracht, mich gegen Beifall von der falschen Seite zu verwahren. Ich betrachte mich keineswegs als Holocaust-Leugner, lege aber Wert auf einen entscheidenden Unterschied. Bei mir kommt der Holocaust durch mein eigenes Urteil zustande, für das ich meine besonderen Gründe habe. Meine Überzeugung basiert also auf meinem Urteil, das hat nichts mit Tatsachen zu tun. Um was es sich bei diesem sogenannten Holocaust wirklich handelt, das heißt, wie schlimm dieses Geschehen in Wirklichkeit, also an sich ist, steht überhaupt nicht zur Debatte. Was mich jedoch nicht hindert, mit gutem Gewissen alle Leute, die daran irgendwie beteiligt waren, zu verurteilen. Dafür reicht es, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. In Wahrheit aber fehlen mir die Worte, weil diese Wahrheit unbeschreiblich und unbegreiflich ist für so ein menschliches Bewusstsein wie das meinige. Und nun weiter im Text. Werte sind keine Eigenschaften der Dinge. Die Farbe eines Gegenstandes zum Beispiel ist nicht objektiv gegeben, sondern die Zutat eines beobachtenden Subjekts, das imstande ist, in einer bestimmten Weise zu sehen. Jedes Bewusstsein ist einmalig. Die Überzeugung von der objektiven Qualität der Sinnesqualitäten ist Blödsinn. Es handelt sich lediglich um eine Sprachgewohnheit. Wenn jemand glaubt, dass Dinge Qualitäten haben, streng genommen müsste es heißen, mir ist gelb und nicht ich sehe gelb. Mit den moralischen Einstellungen ist es nicht viel anders. Laster und Tugend können mit Tönen oder Farben verglichen werden. Diese sind ebenso keine Eigenschaften der Dinge, sondern Perzeptionen eines lebendigen Geistes. Nichts ist von sich aus gut oder schlecht, richtig oder falsch. Dazu müssen die Dinge erst gemacht werden. Und davon, wie das gemacht wird, hängt es ab, ob eine Ordnung vernünftig ist oder Irrsinn. Die klassische Physik beruhte auf der Illusion, dass sich die Welt beschreiben lässt, ohne dass jemand von sich selbst sprechen muss. Auf diese Weise war es möglich, den Menschen im Menschen auszuschalten. Und so wimmelt es in vielen pseudologischen Machwerken auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts immer noch von subjektlosen An-sich-Zuständen, bei denen nur noch fehlt, dass die Gegenstände selbst zu reden anfangen. Dann wäre der Fetischglaube perfekt.